Last night I had the strangest dream I'd ever dreamed before. I dreamed the world had all agreed to put an end to war. Dieses Lied wurde geschrieben, als die Amerikaner nach Korea gingen, Ende der 40er Jahre. Ein Amerikaner, der lebt in Kanada, in meiner Heimatstadt Vancouver, hat dieses Lied damals geschrieben. Erste Mal, dass es in Europa gesungen wurde, war 1951 hier in Berlin beim Weltjugendfestival. Heute Nacht hatte ich den schönsten Traum, den ich mir denken kann. Ich träumt, die Welt hat zugestimmt, den Krieg in Acht und Bahn. Ich träumt von einem Riesensaal mit Menschen übervoll. Sie unterschrieben allesamt, dass nie mehr Krieg sein soll. Und als es unterschrieben war und Gold für jedes Land, da dankten sie den Kopf gesenkt und gaben sich die Hand. Die Leute liefen aus dem Haus und tanzten froh umher. Da flog Gewehr und Uniform im Bogen in das Meer. Heute Nacht hatte ich den schönsten Traum, den ich mir denken kann. Ich träumt, die Welt hat zugestimmt, den Kriegen Acht und Bann. Last night I had the strangest dream I'd ever dreamed before. I dreamed the world had all agreed